Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir sind weiter in unserer Oscar-Spezialsendung und sprechen mit Anke Lewicke im Studio und Nicole Markwald in Los Angeles. Nicole Markwald, nachdem wir schon über die Zeichen und Symbole gesprochen haben und auch darüber, dass man vielleicht mittlerweile auch mehr erwartet, gibt es denn konkrete Pläne aus der Branche, von Branchenverbänden, die, sagen wir mal, mehr als nur Quote sind? Ja, über Quote wird da erstmal gar nicht so viel gesprochen. Also man hat schon ihnen abgenommen, dass sie sehr überrascht und erschrocken waren über das Ausmaß dieses Machtgefälles und der Übergriffe. Wobei, egal mit wem ich mich hier unterhalte aus der Filmbranche, jeder sagt, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es geahnt. Es hat mich nicht sonderlich überrascht. Das ist die Filmindustrie. Alles ist hier möglich. Und die ersten Reaktionen von den vielen Verbänden war in der Regel, wir richten eine Hotline ein, wo Leute sich melden können. Dann hat sich ja die Organisation Times Up gegründet mit einem Rechtshilfefonds, was natürlich auch extrem wichtig ist, dass es Geld gibt, falls Leute vor Gericht ziehen wollen. Und dann versandet das so ein bisschen. Aber es war schon zu spüren, dass man einen Riesenbedarf hatte, sich zusammenzusetzen, zu sprechen. Also die unterschiedlichen Gewerkschaften haben sich dann auch getroffen und der Austausch untereinander ist, glaube ich, viel, viel enger geworden. Aber ich frage mich dann auch, wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ja, wir veranlassen jetzt einen Code of Conduct, wir setzen ein Schriftstück auf, jeder, der bei einem Projekt mitmacht, muss das unterschreiben. Das gibt es zum Teil schon. Bei den großen Fernsehstudios muss man, bevor man da arbeitet, auf einem der großen Lots von Fox und so weiter, auch ein solches Papier unterschreiben. Es gibt auch Regisseure, die am Anfang der Dreharbeiten sich hinstellen und sagen, hey, sexuelle Übergriffe geht bei uns nicht. Es gibt Kurse, die man belegen muss. Das ist hier in den USA völlig an der Tagesordnung. Beim Militär zum Beispiel. Übergriffe gibt es trotzdem. Also man hakt das so ab und sichert sich rechtlich damit einfach ab, ja. Also, dass man jemanden schneller gehen lassen kann. Ändert das wirklich etwas an der Kultur des Miteinanders? Ich bin mir nicht so sicher, wobei ich trotzdem glaube, dass Weinstein und Co. Folgen haben für das Miteinander. Also ich kann mir schon vorstellen, und das bestätigen mir auch Leute, die in der Branche tätig sind, dass man mehr drüber nachdenkt, was man in so einer Runde zum Beispiel sagt, weil die falschen Worte dazu führen können, dass man gefeuert wird. Ich finde es ja ganz interessant, diese Hotline hat es ja jetzt auch schon auf der Berlinale gegeben und soll überhaupt auch auf anderen Festivals sein, weil ja auch auf Festivals es häufig zu sexuellen Übergriffen kommt. Also ich finde das schon gut, dass sich da so schnell was getan hat und eben fiel ja schon mal das Stichwort Quote und da möchte ich doch nochmal auf das Beispiel Schweden kommen. Natürlich haben wir hier in Europa eine ganz andere Filmkultur. Wir haben keine Kinoindustrie wie in den Staaten, sondern das ist Subventions Politik. Das lässt sich natürlich anders regeln, aber in Schweden hat die Filmförderung schon lange eine Quote eingefordert und praktiziert sie auch. Also wirklich 50% gibt es dort Filme auch von Regisseurinnen. Und dadurch, es gibt jetzt dadurch nicht eine Kinokrise in Schweden, sondern es kommen ganz andere Geschichten nochmal zum Vorschein. Und ich finde die Quote gar nicht so unangebracht. Und ich finde, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, über diese Quote vielleicht auch in einer Kinoindustrie nachzudenken, wie in Amerika. Also ich glaube, dass man dadurch schon was bewirken kann und eigentlich auch ja, die Machtverhältnisse noch mal ein bisschen anders regulieren könnte. Jetzt ist es ja so. Ja. Wenn ich da noch kurz was hinzufügen darf. Also ich stimme dir zu, Anke, nur wirst du hier das Wort Quote von niemandem hören. Also da gibt es wirklich absolute Allergien dagegen. Und man versucht das dann eben anders umzusetzen. Allen ist klar, es müssen mehr Frauen in die Branche, es müssen mehr Frauen in Entscheider- und Managementpositionen. Nur wie das gemacht werden soll, darüber gibt es Uneinigkeit. Ja, aber eine Quote wird es definitiv nicht sein. Da bin ich mir vollkommen sicher. Vor allem keine von Washington verordnete Quote. Richtig. Also die Baustellen in Hollywood, die sind ja wirklich massig und fast jeder hat schon einen Hashtag. Ich will nur daran erinnern, dass bevor MeToo kam, wir über den Hashtag OscarsSoWhite gesprochen haben. Also die Aufforderung, dass Nominierte bei den Oscars nicht nur ständig weiße heterosexuelle Schauspieler sind. Daraufhin wurde ja die Academy reformiert, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Nicole Markwald in Los Angeles, diese Reform ein Jahr später, zeigen die sich jetzt irgendwie? Machen die sich schon bemerkbar? Du, ich glaube ehrlich gesagt, das haben wir letztes Jahr schon gemerkt, weil ich glaube nicht, dass Moonlight als bester Film ausgezeichnet worden wäre, hätte es diese Reformanfänge nicht schon gegeben in der Academy. Also diese Frischzellenkur, die hat ehrlich gesagt schon vor Jahren begonnen, 2012, 2013, bevor es den Hashtag #OscarsSoWhite gab. Man fing halt an, eine größere Vielfalt an Mitgliedern einzuladen. Nur so kommt man ja in die Academy, entweder weil man selbst einen Oscar gewinnt oder weil man gesponsert wird. Und allein in den vergangenen 2 Jahren hat es über 1400 neue Mitglieder gegeben. Die Academy hat ja insgesamt so 8500, also wirklich ein beträchtlicher Zuwachs. Dazu gehören mehr Ausländer, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. Das kann das Dilemma natürlich noch nicht beheben. In der Academy sind die Filmschaffenden und die Filmschaffenden in den USA zumindest sind hauptsächlich weiße Männer. Es gibt einfach für Frauen und Angehörige anderer Minderheiten hohe Barrieren. Und solange die Branche selbst so ausgeglichen ist, reflektiert die Academy das in gewisser Weise auch schon, auch noch, selbst wenn sie ins Ausland schaut. Also man hat Gal Gadot zum Beispiel eingeladen aus Israel, ja, Wonder Woman-Darstellerin, Fatih Akin oder Daniel Brühl aus Deutschland, einen mexikanischen Kameramann, noch sehr jung, der Dokumentarfilme macht. Aber das dauert natürlich. Ich glaube trotzdem, dass man erste Ergebnisse schon im vergangenen Jahr sehen konnte und in diesem Jahr erst recht. Ja, aber was ich dann noch wieder merkwürdig finde, das ist auch alles wieder so, ja, so Symbolpolitik für mich so ein bisschen. Nehme ich jetzt einen Film wie von dem italienischen Regisseur Call Me By Your Name, der ja auch als bester Film nominiert ist. Und da geht es ja um die Liebesgeschichte zwischen einem 16-Jährigen und einem 24-Jährigen. Und der hat wieder ein Rating in den Staaten bekommen. Der darf erst ab 17 Jahre geguckt werden. Hier in Deutschland ist die FSK ab 12. Also man muss doch da vielseitiger ansetzen, jetzt nicht nur gucken, wo die neuen Mitglieder sind, sondern ich finde das einfach prüde, dass dieser Film, der nun wirklich keine explizite Liebesszene hat oder sonst was, sondern wo sich auch ein jüngeres Publikum, ja, aber man sieht nichts, ne? Das geht über ein Pfirsich, so viel sei jetzt mal hier verraten. Und ich finde, da fängt, also es gibt so viele Baustellen, wo man anfangen könnte und dann sich jetzt aber auf die Schulter zu klopfen und sagen, oh ja, morgen Abend da aber auch die Transfrau aus eine fantastische Frauenpreis überreichen. Damit ist es einfach alles noch nicht getan und mir ist es einfach zu wenig. Und ich habe das Gefühl, ach, nach der Oscarverleihung ist dann wieder ein Jahr Ruhe, bis wieder irgendwann Symbolpolitik betrieben werden kann. Aber ich glaube, man kann die Academy ja nicht für alles verantwortlich machen. Unter anderem auch nicht, wie welches Rating ein Film bekommt. Ne? Also sie sind natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was in den anderen Bereichen der amerikanischen Filmindustrie passiert. Und John Bailey, das ist ja der neue Präsident der Academy, der ist jetzt seit August, glaube ich, im Amt, ist ja so ein Intellektueller, der passt irgendwie so gar nicht dahin, hält sich sehr im Hintergrund. Der wird auch morgen Abend nicht auf die Bühne kommen und nicht sprechen, weil er sagt, nein, er findet immer, das unterbricht den Fluss der Verleihung und was soll er da auf der Bühne stehen und sagen. Ich glaube, die Bemühungen sind schon da und groß. Der Druck ist jetzt natürlich groß zu zeigen, dass sich etwas ändert. Aber ich glaube, die Macht und die ist sehr begrenzt, die Academy da in dem Moment hat. Die Macht, die Academy auf jeden Fall hat, ist Filme auszuzeichnen. Welche das dieses Jahr sein können, das besprechen wir gleich.